bis in den Präsidentenpalast. Bin ich auch bei Europas Präsidenten verhasst. Bleib ich wie Davy Castro, niemals verblendet und schwach. Was ich anfing, wird auch zu Ende gebracht. Drum wird jetzt wie bei Busta Rhymes in die Hände geklatscht. Rote Sterne und Kunstwerke auf Ende gemacht. Sich durch die Welt zelebriert, an kein Ende gedacht. Sich zur Legende gemacht, der Typ rockt die Show. Wie fast ohne Boden, weil er nicht stoppt zu flowen. Nennt sie rote Flut, die nicht stockt, mein Sohn. Ich setz das Land erst in Brand, bin unter Schock wie Strom. Du siehst, es bleibt das gleich, nur die Beats sind fresher inzwischen. Aber kein Problem, wenn die Rapper mich dissen. So auf viele Blabla meint alles besser zu wissen. Auf mich hab ich nicht erst heute, sondern schon gestern geschissen. Hör zu, mein Sohn, das ist der Shit, den man nur lieben kann. Hör zu, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Hör zu, ich mach dem Staat eine Riesenangst und alle hören hin und wollen sein wie viele Mann. Hör zu, mein Sohn, er will mich einlochen wie ein Golfball. Weil ich rap, bis es das ganze Volk steigt. Rebelliert und kontrolliert, als wäre es Vollprall. Deutschland ist ein Wald, ich bin als Feuer, bin aufs Holz fall. Ich vertrete so radikale Thesen, sagt der Staat, ich sag, ich hab das Kapital gelesen. Hier ist es hart zu leben, ist man nicht für den Staat, sondern dagegen. Sie wollen mich tot, doch fuck, ich bin am Leben. Wollt mich zerstören, doch ist nichts Schlimmes geschehen. Weil ihr den Willen bestärkt, den Kids eine Stimme zu geben. Warum ich's mache, ist klar, weil's für mich schlimm ist zu sehen. Was passiert und ich kämpf, darum bin ich am Leben. Hör zu, ich schreibe Klassiker, mach trotzdem keine Asche, klar. Scheiße, dass ich niemals Geld in der Tasche hab. Hätte ich welches, wär die Welt gerettet, also was geht ab? Kauf dir meine CD, wenn du gerade Geld in der Kasse hast. Lidl der Partisan, reibt alles auf wie Parmesan. Mit nem Style scharf, wie Chili Con Carne, Mann. Beim Start inzwischen unbeliebter Zahndrang. Drauf geschissen, rock ich trotzdem den ganzen Abend lang. Hör zu, mein Sohn, das ist der Shit, den man nur lieben kann. Hör zu, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Hör zu, ich mach dem Staat eine Riesenangst und alle hören hin und wollen sein wie viele Mann. Hör zu, mein Sohn, er will mich einlochen wie ein Golfball. Weil ich rap, bis es das ganze Volk steigt. Rebelliert und kontrolliert, als wäre es Vollprall. Deutschland ist ein Wald, ich bin als Feuer, bin aufs Holz fall. Hör zu, mein Sohn, das ist der Shit, den man nur lieben kann. Hör zu, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Hör zu, ich mach dem Staat eine Riesenangst und alle hören hin und wollen sein wie viele Mann. Hör zu, mein Sohn, er will mich einlochen wie ein Golfball. Weil ich rap, bis es das ganze Volk steigt. Rebelliert und kontrolliert, als wäre es Vollprall. Deutschland ist ein Wald, ich bin das Feuer, bin aufs Holz fall. Stimmt das, mein Ruf sogar zu hören im Taliban? Denn an mir gibt's kein Vorbei, wie für die Deutschen an Stalingrad. Stimmt das, mein Ruf sogar zu hören im Taliban? Denn an mir gibt's kein Vorbei, wie für die Deutschen an Stalingrad.